Es ist 12 Uhr. Radio Emscher Lippe. Die Nachrichten. Mit Johanna Schmidt. Guten Tag. Kurz schließt weiteren Lockdown in Österreich nicht aus. CDU-Parteitag wird wohl verschoben und das Wetter oft bewölkt und bis 14 Grad. In Österreich könnte es einen zweiten Lockdown geben. Sollte es nicht gelingen, den starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen zu stoppen, sei das die Ultima Ratio, sagte Kanzler Kurz in Wien. Bei uns sieht Kanzlerin Merkel Deutschland vor sehr, sehr schweren Monaten. Die SPD-Spitze fordert im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in der Pandemie mehr Homeoffice und für die Schulen kleinere Lerngruppen oder digitalen Unterricht. Der Bundestagsvizepräsident und SPD-Politiker Oppermann ist gestern Abend überraschend gestorben. Laut ZDF war er kurz vor einer Live-Schalte zusammengebrochen. Viele Politiker reagieren bestürzt. Sojita Sovali hat mehr dazu. Die SPD verliert einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen, sagt Vizekanzler Scholz. Auch Kanzlerin Merkel ist bestürzt und traurig. Für sie war Oppermann ein verlässlicher und fairer Partner in der Großen Koalition. Auch Linken-Chef Bartsch ist fassungslos. Oppermann war ein feiner Kerl, sagte er bei NTV. Der SPD-Politiker ist gestern Abend bei Dreharbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort starb er. Eigentlich hatte Oppermann große Pläne. Er wollte sich nächstes Jahr aus der Politik zurückziehen und mal was anderes machen, sagte er noch vor etwa 2 Monaten. Der CDU-Parteitag wird wohl aufs Frühjahr verschoben. Parteichefin Kramp-Karrenbauer hatte das vorgeschlagen. Das Präsidium folge diesem Vorschlag, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Die endgültige Entscheidung soll noch heute fallen. Tanja Wagner berichtet. Angesichts der Corona-Lage scheint eine Verschiebung des Treffens der gut 1000 Delegierten aufs Frühjahr nur sinnvoll. Mitte Januar soll der Bundesvorstand dann entscheiden, wann genau und ob der Parteitag in Präsenz möglich ist oder ob es doch eine Briefwahl geben muss. Die CDU-Chefin jedenfalls wünscht sich Geschlossenheit in der Sache. Da schoss Friedrich Merz heute früh in der ARD aber schon dagegen. Der Kandidat für den Parteivorsitz sieht beachtliche Teile des Establishments gegen sich. Er will eine Wahl noch in diesem Jahr, notfalls digital. Alles andere lasse sich mit Corona nicht mehr begründen. Im Nordwesten von Syrien sind bei russischen Luftangriffen mindestens 56 Menschen getötet worden. Das teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die getöteten Menschen seien verbündete Rebellen der Türkei gewesen. Im Frühjahr letzten Jahres hatten syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung eine Offensive begonnen. Seitdem sind in Syrien durch die Kämpfe rund 1,4 Millionen Menschen vertrieben worden. Einen normalen Uni-Alltag wird es wohl erstmal nicht geben. Davon geht der Deutsche Hochschulverband aus. Verbandspräsident Kempen sagte, die Lehre müsse weiterhin vor allem online stattfinden. Die Unis dürften auf keinen Fall zu Brandherden oder gar Treibern des Coronavirus werden. Und das waren die Nachrichten mit Johanna Schmidt. Das Wetter. Das hat Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben meistens trockenes Wetter heute Nachmittag. Es gibt viele Wolken, aber vielleicht guckt hier und da auch mal kurz die Sonne raus und 9 bis 14 Grad sind drin. Dazu ist es noch windig und morgen wird der Wind noch ein bisschen stärker und bringt wieder viele Wolken zu uns, aber Schauer gibt es nur vereinzelt. Vielen Dank. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A46 Düsseldorf Richtung Heinsberg. Zwischen Kreuzholz und Kreuz Mönchengladbach-Wanlow hat es einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Da sind 2 Spuren blockiert. Und hier dauert es mindestens 5 Minuten länger. A4, Aachen Richtung Köln, zwischen Köln-Poll und Dreieck Heumer. Unfall 2 Kilometer, 5 Minuten. A46, jetzt Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Wuppertal, Kronenberg und Hahnoss. 2 Kilometer plus 8 Minuten. Und die A57, Krefeld Richtung Köln, zwischen Büttgen und Neuishafen. 4 Kilometer, ihr braucht 9 Minuten länger. Radio Emscher Lippe am Mittag. Leute, ich habe wirklich das Gefühl, dass der Herbst die Jahreszeit der Kinder ist. Oder zumindest der 2-Jährigen. Ich habe ja schon erzählt, dass jede Kastanie ein kleiner Schatz ist. Und das allerbeste Spielzeug sind Pfützen. Und ganz wichtig, sie sind vor allen Dingen interessant, wenn Mama oder Papa einem keine Gummistiefel oder Matschhose angezogen haben. Also, sobald du Kindern das anziehst, stehen sie vor einer Pfütze und denken sich wahrscheinlich, ey, Alter, du glaubst doch wohl nicht, dass ich da jetzt reinspringe, so ist da langweilig. Also, willkommen im Herbst. Ich bin Kevin Zimmer, natürlich habe ich meine Matschhose heute an. Ich habe schließlich Linsensuppe in der Kantine bestellt, also ich bin safe. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wild like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things

10 nach 12, diese Welt steckt voller Wunder, voller genialer Erfindungen und toller Tricks. Von den meisten habe ich nichts mitbekommen. Ja, ist wirklich so. Wusstet ihr zum Beispiel, ich war geschockt, als ich das gehört habe, dass ihr überall und rund um die Uhr eure Briefe frankieren könnt mit dem Handy? Nein! Doch! Kollege Markus Steinacker aus unserem Postkeller ist da. Ja, ich habe mich durch Berge von Postsäcken zu dir ins Studio durchgearbeitet. Kevin, schön, dass ich hier sein darf. Ja. Markus, das Handyporto, das klingt einfach. Ist es auch, oder? Ja, tatsächlich. Also alles, was du brauchst, sind Handy und Stift. Ich glaub's immer noch nicht. Doch, pass auf. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Brief frankieren willst, dann schickst du einfach eine SMS mit dem Text Brief an die 22122. Dann kriegst du eine SMS mit einem Zahlencode zurück und diesen Code schreibst du einfach auf den Umschlag an die Stelle, wo normalerweise ja die Briefmarke kriegt. Moment mal, also ich kritzel diese Zahlen wirklich einfach da oben rechts in die Ecke und dann, ja, das kommt doch nicht an, oder? Ja, doch, aber du musst schon aufs Format achten. Also du kriegst 12 Zahlen, aufgeteilt in 3 Zeilen mit jeweils 4 Ziffern. Klingt kompliziert, aber du kriegst die schon im richtigen Format mit der SMS zugeschickt und die musst du einfach nur genau so auf den Brief schreiben, dann klappt das mit dem Frankieren. Es ist aber ein bisschen teurer als eine normale Briefmarke. Also die Standardmarke aus dem Automaten kostet ja 80 Cent. Das SMS-Porto 1,19 Euro. Es war schon immer etwas teurer, einen exklusiven Porto-Geschmack zu haben. Wie bezahle ich das denn dann überhaupt? Das wird einfach mit der nächsten Handyrechnung abgebucht. Abhängig vom Handyvertrag kann es natürlich noch teurer werden, wenn SMS bei dir jetzt zum Beispiel noch einzeln abgerechnet werden und du jetzt, ich sag mal, zum Beispiel keine SMS-Flat hast zum Beispiel. Und das Krasse ist, das gibt es ja jetzt nicht seit einer Woche oder einem Monat oder so, wie wir zuerst dachten. Richtig, das gibt es tatsächlich schon seit 12 Jahren. In der Art und Weise, aber auch wahrscheinlich jetzt nur noch bis Ende des Jahres. Die Post will sich da was Neues, sowas App-basiertes irgendwie überlegen. Also, gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. Ne? Also, wenn ihr unterwegs eine Briefmarke braucht, SMS mit Brief an die 22122 oder Postkarte, für eine Postkarte, geht das auch mit Paketen oder so? Nee, leider nicht. Oh. Dinge, die es seit 12 Jahren gibt und Markus Steinacker mir jetzt erst davon erzählt, das ist... Was verschweigst du mir eigentlich noch alles? Das dann morgen. Radio Emscher Lippe. Ich bin sehr gespannt. Michael Jackson und Billie Jean. Und da sind wir auch schon in den 80ern. Würde mich sehr wundern, wenn wir den am 80er-Tag hier in deinem Lieblingsradio nicht auch nochmal hören würden. Samstag ist es soweit. Die 80er sind ja so im Trend. Dann feiern wir das Jahrzehnt einfach nochmal. Samstag den ganzen Tag. Wenn euer 80er-Song und eure Geschichte aus den 80ern ins Radio soll, dann schreibt uns doch. Radio-Emscherlippe.de übers Internet. Und was wären David Guetta und Sia ohne 80er? Ihr aktueller Hit Let's Love wäre beispielsweise nie entstanden. Die beiden haben nämlich gesagt, Let's Love, das ist eine Hommage an die 80er. Ich weiß auch nicht, David Guetta hatte weiße Tennissocken an, als er das produziert hat und, oh Gott, und hoffentlich noch was anderes. Radio Emscherlippe. Let's Love, Kevin Zimmer hier. Wusstest du, dass es jetzt gratis Versand bei deiner Bestellung auf bonprix.de gibt? Was, echt? Cool. Entdecke tolle Herbstkleider und vieles mehr jetzt auf bonprix.de und freu dich über gratis Versand bei deiner Bestellung ab 50 Euro. Nur bis Montag mit dem Code OKTOBER20. Bonprix, it's me. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen eigenen Radiospot. Einen Spot, der regelmäßig hier bei Radio Emscher Lippe läuft und die Ohren und Köpfe zigtausender Menschen erreicht. Dann wird es Ihnen wahrscheinlich genauso ergehen wie André Pluska von Gelsenrohr Pluska in Gelsenkirchen. Ja, als wir mit der Radiowerbung gestartet haben, fing es damit an, dass mich auch mehrere Leute angesprochen haben. Ist ja Wahnsinn und hatten super viel positive Resonanz gehabt. Hat auf den Punkt gepasst, also wie auf uns zugeschnitten, definitiv. Sprechen auch Sie mit uns über Ihre überzeugende Kampagne bei Radio Emscher Lippe. Wir haben wirklich eine positive Entwicklung dadurch erlebt und ich werde es weitermachen. Mehr Infos gibt's auf radioemscherlippe.de. Willkommen beim Zalando Herbst Sale. Spare jetzt bis zu 50% auf Basics, Streetwear, Übergangslooks und mehr. Entdecke all deine Lieblingsstyles bis zu 50% reduziert. Jetzt im Sale bei Zalando. Es ist kurz vor 12. Perfekte Zeit fürs iPhone 11. Jetzt bei Vodafone. Sicher dir dein iPhone 11 im Giganetz für 1 Euro. Schon im Red S oder Young M. Nur für kurze Zeit und nur in deinem Vodafone-Shop. Ready? Lisa aus Gladbeck und ich höre gern Radio im Schlippe, weil es lokal ist und von hier ist. Radio im Schlippe. Das ist der beste Mix. Cuatro abrazos y un café.

Viele Betriebe in unseren drei Städten brauchen dringend mehr Platz. Das haben die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer bei einer Umfrage festgestellt. Demnach reichen die vorhandenen Flächen für Betriebserweiterungen oft nicht aus. Etwa jedes dritte Unternehmen bei uns wollte in den vergangenen 5 Jahren seinen Standort innerhalb der Region verlegen oder erweitern, berichten die beiden Kammern. 2/5 davon konnten ihre Pläne nicht umsetzen, weil es keine passenden Flächen gab. Vor allem für neue Industrieunternehmen gibt es zu wenige Grundstücke. Verkehrsservice. Es wird geblitzt in Gelsenkirchen auf der Braukemper Straße und der Hochkampstraße. Dankeschön an Gertrud und Michael fürs Bescheid sagen. Blitzer und Staus könnt ihr uns melden unter der 0209 360 4x8. Das Wetter. Heute bleibt es meist grau, aber trocken bei maximal 12 Grad. Die kommenden Tage werden wechselhaft mit Wolken, Sonne und Regen. Dazu gibt's bis Mitte der Woche bis zu 15 Grad bei uns. Füreinander da sein, war dieses Jahr besonders wichtig. Und das verdient mehr als Anerkennung. Radio Emscher Lippe. Aktion Lichtblicke. Das große Danke. In den letzten Monaten war es für viele Kinder und Jugendliche nicht einfach. Aber ihr wart da. Vom Verein bis zur Elterninitiative. Vom Stadtteiltreff bis zur Hausaufgabenhilfe. Wir möchten euch Danke sagen und euch finanziell unterstützen. Was habt ihr in der Corona-Zeit für Kinder und Familien möglich gemacht? Oder was soll bei euch noch schöner werden? Schreibt uns auf unserer Homepage. radioemscherlippe.de. Aktion Lichtblicke. Das große Danke. Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen. Will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, wenn es tagelang nur regnet. Wenn Stunden verschwinden und nicht so viel Plan. Verlieren und von vorne anfangen. Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir

time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. Morgen in einer Woche ist US-Wahl. Ja, entweder hat der Spuk ein Ende oder der Spuk geht weiter. Das ist so ein bisschen wie Halloween. Und was macht Donald Trump? Er schmeißt natürlich eine Halloween-Party. Donald Trump hat dich zu seiner WhatsApp-Gruppe Fake News hinzugefügt. You all suck! Ob's dir passt oder nicht. Good morning, ihr Sweeties. Na, gruselt ihr euch schon? Angela Merkel schreibt. Boah, bis gerade ging's. Jetzt zieht wieder so ein leichter Schauer über meinen Rücken. Oh, ich liebe diesen Thrill, wenn es spannend wird und gruselig. Du redest vom Endspurt vor der Wahl, ja? Ja, Angie, Halloween. Ich hab gestern bei mir im Weißen Haus the best Halloween-Party ever geschmissen. Ich hörte davon. Ist ja eine super Idee. Gerade jetzt, die Welt ist in Pandemiepanik und du schnitzt mit deinen Gästen gemütlich Kürbisse im Weißen Haus und leckst am Lolli. No, Angie. Wir haben natürlich Abstand gehalten. Also die Kids haben Abstand von mir gehalten. Und ihre Kostüme, sie waren mega gruselig. Wieso? Hat sich da eins von den Kindern als Donald Trump verkleidet? Yes? Warum? Da will man einmal einen Witz machen und schon wird man von der Realität wieder auf dem Standstreifen überholt. Es war ein Mini-Me. Ein kleines süßes Kind in Anzug und mit meinen Haaren. Wie mit deinen Haaren? Hast du ihm kurz mal fürs Foto dein Meerschweinchen geliehen? Angie, das ist überhaupt die Idee für meinen Wahlkampf-Endspurt. Ich schenke alle Kinder in die USA Donald Trump-Masken und damit sie gehen von Tür zu Tür. Mega Werbekampagne. Ach Donald, ich glaube ja, dass das amerikanische Volk Halloween dies Jahr verschieben wird. Auf nächstes Jahr? Weil sie dann wieder feiern können. Nö, auf den 3. November. Also, falls du wiedergewählt wirst. Ich meine, gruseliger kann's nicht werden. Mehr von der besten Comedy nur bei uns. Radio M. Schenke. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. I'm not worried 'cause the thing is, we can. we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs, but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. So, jetzt ist es auch nochmal offiziell. Der CDU-Parteitag wird verschoben. Eigentlich sollte er ja im Dezember stattfinden und Merz, Laschet oder Röttgen, einer der drei, sollte Vorsitzender werden. Gute Chancen, dann auch übrigens Kanzlerkandidat der CDU zu werden. Jetzt wird erstmal verschoben, wegen Corona natürlich. Kandidat Friedrich Merz findet das jetzt nicht so pralle, hat er schon angedeutet. Er sieht seine guten Chancen schwinden. Also er will unbedingt eine Entscheidung. So, er kommt mir gerade so ein bisschen so vor, als ob er bei Annegret Kramp-Karrenbauer, aktuell noch CDU-Chefin, im Einkaufswagen sitzt und sie schiebt ihn an der Kasse vorbei, an der Quengelware vorbei, an dem Regal mit den ganzen Parteitagen drin. Und er denkt sich nur, ich will aber. Das ist sehr hart für ihn, Mensch. Kygo, jetzt zusammen mit Tina Turner. What's love got to do with it? Ich bin Kevin Zimmer. Schönen Montag. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Design ist zeitlos. Stil hat kein Verfallsdatum. Und Glück kennt keine Altersgrenze. Denn das beste Alter ist jetzt. Mit den Audi Gebrauchtwagen Plus Wochen durchstarten. Jetzt mit attraktiven Leasingkonditionen und Sonderfinanzierung. Nur bis 31.10. bei Ihrem Audi Gebrauchtwagen Plus Partner. Schatz, du wirst es nicht glauben, nebenan wurde gestern Abend eingebrochen. Oh nein, aber wie? Sie sind durch die Hintertür rein, durch den Garten. Kannst du dir das vorstellen? Das hätte auch uns passieren können. Ja, das stimmt. Wir müssen unbedingt ein Alarmsystem installieren lassen. Ich kümmere mich sofort darum. Schützen Sie Ihr Zuhause mit Verisure. Ihr Alarmsystem mit 24/7 Rundumschutz. Erhalten Sie kostenfrei und unverbindlich Ihr Angebot unter verisure.de. Ich habe gehört, TK Maxx hat jetzt schon besondere Geschenke von großen Marken in ihren Stores. Dann kannst du die Weihnachtsgeschenke ja schon jetzt besorgen. Wie praktisch ist das denn? Und da es bei TK Maxx alles unter einem Dach gibt, findest du bestimmt für all deine Lieben das passende Geschenk. Und das besonders früh in diesem Jahr. TK Maxx. Große Marken, unglaubliche Preise und viel Liebe. Penny ist günstig für alle mit unserer Nirgendwo-Günstiger-Garantie. Diese Woche Coca-Cola oder Sprite, die 2-Liter-Flasche für nur 1,22 zuzüglich Pfand. Und Rotkäppchen, Sekt oder Fruchtsecco, die 0,75-Liter-Flasche für nur 2,43. Steuerrabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Erstmal zu Penny. Hallo Leute, hier ist eure Janine Kunze. Poco feiert Jubiläum und unser Mitarbeiter Dimitri wird auch 31. Genau, deshalb gibt's jetzt 20% Rabatt auf alles. Weil ich Geburtstag hab, sparen Sie 20%. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Die Jubi-Wochen, jetzt bei Poco. Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. eBay, eBay, eBay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für eBay hier bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, verkaufen, eBay. Die großen Homeoffice-Wochen bei Apollo. Jetzt 50% Rabatt auf alle Bildschirmarbeitsplatzbrillen, inklusive Blaulichtfilter und Multikomfortgläsern. Nur jetzt bei Apollo. Sie ist bunt. Mit den Coca-Cola-Gläsern bei McDonald's. Exklusiv und im neuen Design. Ein Glas gratis zum Mac-Menü. Nicht zum Mac-Menü Small, solange der Vorrat reicht. Neu im größten 5G-Netz Deutschlands, der Prepaid 5G-Jahrestarif der Telekom. Nur einmal zahlen und 12 Monate lang jede Menge Datenvolumen und Freiminuten in alle deutschen Netze genießen. Nur 97,44 € für ein Jahr. Gleich anrufen bei der Telekom. Die Autozeitung hat den Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio zum SUV des Jahres gewählt. Die Leser von Auto, Motor und Sport haben den Stelvio zur besten Designneuheit gekürt. Und was machen Sie? Ganz einfach. Steigen Sie um auf den Stelvio und sichern Sie sich bis zu 10.000 Euro Wechselbonus. Details bei Ihrem teilnehmenden Alfa Romeo Partner. Hallo, du siehst mich nicht, weil ich im Radio bin. Und ich sehe dich nicht, weil ich blind bin. Meine Blindheit ist nicht das Problem. Mein Problem ist NON24, eine seltene Erkrankung, die etwa die Hälfte der völlig blinden Menschen ohne Lichtwahrnehmung betrifft. Ich habe Schwierigkeiten, tagsüber wach zu bleiben, weil ich nachts nicht durchschlafen kann. Dadurch bin ich unkonzentriert und kann nicht mithalten. Kommt dir das bekannt vor? Du bist damit nicht alleine. Das ist keine Schlafstörung, es ist NON24. Erfahre mehr über deine Symptome in Verbindung mit völliger Erblindung. Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 001. Oral-B Zahncreme. Die neue Oral-B Balsam-Zahncreme lindert Schmerzempfindlichkeit sofort und beruhigt Ihr Zahnfleisch. Zahnfleisch, okay. Zahnschmelz, okay. Mit Zahncreme von Oral-B. Jetzt testen. I'm the bad guy. Duh. Du findest, gute Musik muss man laut hören. Dann sollte dein Auto leise sein. Für einen elektrisierenden Sound. Der neue Seat Leon E-Hybrid. Mit 7.110 Euro E-Mobilitätsprämie. Der neue Seat Leon E-Hybrid. Mehr Infos auf seat.de. Kommt gut durch den Tag. Wir kümmern uns um die Musik. Radio Emscher Lippe. Und weiter geht's. Just sent from above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I'm just say.